Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. 63-Jähriger aus Weser geborgen, Flüchtlingsunterkunft schließt heute und Maklur empfängt Steimke. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die Leiche eines 63-Jährigen aus Rinteln ist am Montag in der Weser bei Altenbücken gefunden worden. Das bestätigte gestern die Pressestelle der Polizei Nienburg. Der Mann war im Februar vermisst gemeldet worden und sei vermutlich nicht durch Fremdverschulden zu Tode gekommen, heißt es. Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes hatten den Leichnam am 21. März bei Arbeiten in der Weser entdeckt. Der Landkreis Nienburg schließt heute die Flüchtlingsunterkunft in der Westlandstraße im Ortsteil Langendamm. Seit November vergangenen Jahres wurde diese vom Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes geleitet. Alle dort noch verbliebenen Flüchtlinge wurden dezentral untergebracht. Bei Bedarf könne die Einrichtung allerdings schnell wieder genutzt werden, so Carsten Buchholz vom Fachbereich Soziales. Da bisher keine Nutzung vorgesehen war, gehe ich nicht davon aus, dass dort in kürzester Zeit die Bundeswehr wieder eine militärische Nutzung vorsehen wird, sodass vermutlich das Objekt so stehen bleibt, wie es jetzt verlassen wird und damit theoretisch auch einer doch sehr zügigen Inbetriebnahme auch für die Flüchtlingsunterbringung wieder zugänglich gemacht werden könnte, wenn sich dann alle einig sind und wie gesagt die Bundeswehr bis dahin keine andere Nutzung vorsieht. Zu einer Unfallflucht kam es am vergangenen Dienstagabend hinter der Nienburger Moschee. Zwischen 18 und 21.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten schwarzen BMW im hinteren linken Fahrzeugbereich. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallstelle. Die Polizei Nienburg hofft auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. 23. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Sonntag kommt es zum Kreisderby in Maglohe. Der dortige SC empfängt den Tabellenführer Steimke. Weiterhin spielt die SG Hoya gegen Bassum und Landesbergen empfängt Sulingen. Anstoß der Sonntagsspiele ist um 15 Uhr. Bereits am Samstag trifft um 16 Uhr Twistringen auf Uchte und Heiligenfelde auf Drakenburg. Spielbeginn in Heiligenfelde ist um 18 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.